Kundgabe 2880. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1943. Mahnung, die Menschen hinzuweisen auf den Glaubenskampf. Ein großes Verlangen nach geistiger Speise wird einsetzen, so wie die Erschütterung der Erde stattgefunden hat. Doch es wird dies nur ein vorübergehender Zustand sein. Die Menschen werden von der großen Not getrieben, anfangs aufnahmewillig sein, und das Wort Gottes wird ihnen Trost und Stärkung bringen. Sie werden es auch erkennen als Wort Gottes. Sie werden gläubig sein, jedoch nur kurze Zeit. Denn die Welt tritt mit ihren Anforderungen wieder in den Vordergrund. Und sie vergessen darüber ihre Not. Und also vergessen sie auch den, der diese Not über sie kommen ließ. Ihr Sinnen und Trachten ist nur noch auf das Wiederherstellen der alten Verhältnisse gerichtet. Und es ist ihnen unbequem, sich den Geboten zu fügen, die ihnen durch das Wort Gottes vorgestellt werden. Und darum wird auch das Vorgehen gegen den Glauben und dessen Anhänger die Zustimmung der Menschen finden. Und nur ein kleiner Teil hält fest am Wort. Nur wenige Menschen halten allen Anfechtungen stand und bleiben Gott und dem Glauben treu. Und dennoch soll das Verlangen zuvor in weitestem Maße erfüllt werden. Es soll das Wort Gottes unentwegt den Menschen dargeboten werden, wo es nur möglich ist, auf dass vielen Menschen das Wissen darum zugehe, denn im nachfolgenden Glaubenskampf geht an einen jeden noch einmal die göttliche Mahnung heran. Es werden die Gläubigen voller Kraft sein und außergewöhnliche Dinge vollbringen, und sie werden die Kraft dazu nur aus dem tiefen Glauben schöpfen. Und es werden auch die Ungläubigen die Kraft des Glaubens erkennen können, weil sie zuvor in die Lehre Christi eingeführt wurden und ihnen nun vieles verständlich wird, denn sie sehen nun den Beweis dessen, was ihnen verkündet wurde. Gott lässt keine Möglichkeit vorübergehen. Er lässt kein Mittel unversucht, und wo den Menschen noch Rettung zu bringen ist, steht er ihnen auch bei, so wie sie nur willig sind. Und Gott wird viele Diener auf Erden anweisen, zu reden nach seinem Willen, so es gilt, seine Lehre zu verbreiten und die Menschen in Kenntnis zu setzen von dem Kommenden. Der Glaubenskampf ist unumgänglich. Und er wird Formen annehmen wie noch nie zuvor. Und je fester die Menschen an ihrem Glauben halten, desto brutaler wird der Gegner vorgehen, um ihn gänzlich auszurotten. Doch auch die Gläubigen verfügen über große Kraft, und sie werden vieles erdulden können, weil Gott selbst sie stärkt, weil er ihnen Kraft zuführt durch sein Wort und weil er ständig mit denen ist, die für ihn und den Glauben eintreten vor der Welt. Und alles dieses sollet ihr den Menschen zuvor schon kundtun. Ihr sollt sie hinweisen auf die Zeit des Glaubenskampfes. Ihr sollt ihnen von der Kraft des Glaubens predigen und von der Stärke der Gläubigen, die Jesus Christus selbst als Heerführer haben, im Streite wider die Welt. Und es werden noch viele aus dem Lager des Gegners übertreten. Es werden viele gläubig werden angesichts der Dinge, die dann geschehen. Denn Gott selbst wird wirken durch seine Diener auf Erden, um noch zu retten, was nicht gänzlich ihm widersetzlich ist. Amen.